Erfizio ist eigentlich ein medizinischer, FDA-registrierter Schleim für Raum und auch Bronchien erweitern Gerti, das unterstützt die meistens Teenager und Erwachsen. Auch mit nicht den Beaten Menschen mit Ernst Bronchie Gesundheit schustendie, wie engegeben in einem Globe Newswire Evaluation Direct Hire, dieses Gerti KNNE in Nachhilfe mit kleine Demwigs besagend Problem. Einzelpersonen sind tatsächlich sehr wahrscheinlich Burdenken war am Jeder Einzel WRDEWNSCHENR Physio zu beginnen.